attraktiv? Findest du das auch? Oder findest du mich primitiv? Ey, wie findest du meinen Bauch? Sag's mir knallhart ins Gesicht, ich werd ganz offen sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Ich habe ein wenig nachgelassen, mir fehlt einfach die Zeit. Und die meisten Hosen passen, ich kauf sie auch weit. Sag's mir knallhart ins Gesicht, ich werd ganz offen sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Das war unser Plan. Doch da gibt's ein Zeitproblem. Warum schaust du mich an? Sag's mir knallhart ins Gesicht, ich werd ganz offen sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Nur ehrlich muss es ja nicht sein. Jetzt bist du dran, setz dich hin. Ich lass jetzt alles raus. Du siehst nach all den vielen Jahren noch so wie früher aus. Ich sag's dir knallhart ins Gesicht, du musst ganz tapfer sein. Nur muss es ja nicht sein. Ja, ehrlich muss es ja nicht sein. Ja, ehrlich muss es ja nicht sein. Ehrlich muss es